Aufgabe aller Geheimorganisationen in Russland war es, die Vorgänge in der Stille zu beobachten und bereit zu sein, in die Geschicke des Reiches einzugreifen, sobald es die Ereignisse forderten. Eine Organisation war geschaffen, auf die sich die unsichtbaren Väter in Sonderheit der Großorient in Frankreich für alle Fälle in Russland verlassen konnte. Die Ermordung des russischen Ministers und Freimaurerfeindes Stolypin, der als freier Russe sein Volk erhalten wollte, am Jahwehtage, den 14.09.1911, bewies dies. Mit ihm war der stärkste Widerstand beseitigt, den die unsichtbaren Väter in den letzten Jahren vor dem Weltkriege für die Durchführung ihrer verbrecherischen Pläne in Russland zu befürchten hatten. Oft wird Witte als Staatsmann bezeichnet, der Russland hätte retten können. Witte war Bruder im Großorient von Frankreich und mit einer Jüdin verheiratet. Neben Russland war es Serbien, das der besonderen Aufmerksamkeit der unsichtbaren Väter gewürdigt wurde. Hier galt es vorsichtig, den Knoten zu schürzen, dessen Lösung den Anstoß zur Entfesselung des Krieges auf dem Erdenball geben sollte. Am Jahwehtage, dem 28.02. des ereignisreichen Jahwehjahres 1910, die Quersumme vom 28.02.1910 ist 5×10 und sichert besondere Straffreiheit, wurde in Serbien eine Organisation für die Propaganda der Tat ins Leben gerufen, die auch nach Bosnien und Kroatien übergreifen sollte. Ihre Mitglieder waren Freimaurer, die sehr bald handelnd auftreten sollten. Ihre Aufgabe war es, die Ermordung des Erzherzog-Thronfolgers vorzubereiten. Es lag nun die Ausführung dieses furchtbaren Verbrechens in den Händen der unsichtbaren Väter, die mit ihren Mordkomplizen in Österreich-Ungarn und Serbien den Prinzen und seine Gemahlin im gewollten Augenblicke zur Reise nach Bosnien und auf die Schlachtbank nach Sarajevo führen konnten. 9. Entfesselung des Weltkrieges im Jahwehjahre 1914. Das Jahwehjahr 1914 erschien den abergläubischen unsichtbaren Vätern besonders günstig für die Durchführung ihrer verbrecherischen Pläne wider alle Goyim-Völker. Es war das 25. Jahr nach dem Beschluss des Weltkrieges und es hatte die heilige Quersumme 15. Ihm folgten weitere Jahwehjahre, nämlich die Jahre 1915 und 1916. Die abergläubischen unsichtbaren Väter sind vorsichtig. Die Ausführung von Verbrechen kann sich länger hinziehen, als trotz aller Vorbereitungen anzunehmen ist. Überdies bedeutet die hebräische Jahreszahl für 1914 nach den Gematria-Künsten in Buchstaben übertragen das hebräische Wort für Krieg auf dem Erdenball. Die Ermordung des Erzherzog-Thronfolgers Franz Ferdinand von Österreich-Ungarn sollte den Weltkrieg entfachen. In allen Kabinetten saßen Juden, Brüder Freimaurer oder Jesuiten oder deren willenlose Werkzeuge, die auf die Mordtat harrten, auf die hin die Goyim-Völker Frankreich, England, Russland, Serbien, Belgien gegen Deutschland und Österreich-Ungarn sofort losgelassen werden sollten, während andere Staaten, namentlich die Vereinigten Staaten Nordamerikas, Italien und Japan, noch in der Reserve gehalten wurden, falls die erstgenannten Staaten nicht Herr der Deutschen würden. Bruder Köthner, der großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland, teilte am 28. Oktober 1911 vormittags nach 11.15 Uhr in langen Ausführungen dem regierenden Landesgroßmeister Graf zu Donau-Schlodien im Ordenshause der genannten freimaurerischen Großmacht in Berlin, Eisenacher Straße 12, nach seinen Worten an Filmstern folgendes mit. Zitat: Ich hatte in den Jahren 1911 bis 1913 anfänglich noch gutgläubig und arglos in Logen anderer Städte und Länder Entdeckungen gemacht, die mich aufs Heftigste erschütterten, denn ich erhielt zufällig Beweise dafür, dass diese etwas Furchtbares gegen Deutschland plante. Aus unvorsichtig verlorenen Bemerkungen hatte ich erlauscht, den Plan zur Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand zum Weltkrieg, zum Sturz der Throne und Altare und manches, was dann bis ins Kleinste eingetroffen ist. Mit diesem furchtbaren Wissen ging ich zu dem einzig Zuständigen, zum Landesgroßmeister Graf Dohna, und enthüllte ihm unter vier Augen, was ich mit eigenen Ohren gehört, mit eigenen Augen gesehen hatte. Aber er schien kein Organ dafür zu haben. Diese Unterredung, die einen entschiedenen Bruch mit allen Großlogen des Auslandes und auch vielen des Inlandes hätte einleiten müssen, endete mit der kategorischen Erklärung des Landesgroßmeisters: Es gibt nur eine Freimaurerei. Zitat Ende. Die große Landesloge der Freimaurer von Deutschland unter dem Landesgroßmeister Bruder Dr. Müllendorf hat diktatorisch alles versucht, Bruder Köthner zum Widerruf dieser Unterredung zu veranlassen, da seine historische Feststellung blitzlichartig der profanen Welt die freimaurerischen Verbrechen und die Zusammenhänge zeigt. Bruder Köthner hat auch tatsächlich alles Mögliche widerrufen, nur nicht den hier wiedergegebenen Tatbestand, den er auch ausdrücklich in einem Brief vom 19. Mai 1926 an den Landesgroßmeister Dr. Müllendorf aufrecht hält. Er betont, dass er Bruder Graf zu Donau eine Mitteilung gemacht habe, die ihm mit aller Deutlichkeit die Beweise hätten liefern müssen, dass insbesondere zu der anerkannten ungarischen Großloge gehörende Freimaurer eine geradezu verbrecherische Tätigkeit gegen Deutschland und alle Völker betrieben haben. Aus dem Verhalten Bruders Graf Dohna, der nach der gleichen Darstellung nichts auf diese furchtbare Meldung hin veranlasste, um die deutsche Regierung und das deutsche Volk aufzuklären, folgert nun Bruder Köthner, dass sein regierender Landesgroßmeister Bruder Graf zu Dohna Schlodien diese jüdischen Brüder schützte, schützen müsse, gebunden durch ein mir, also Bruder Köthners, unbekanntes internationales Band. Graf Dohna will sich hier der ganzen Unterredung jedenfalls nicht in ihren Einzelheiten entsinnen, und Bruder Müllendorf verbreitet, dass die im Femstern berichtete Unterredung mit Graf zu Donau in keiner Weise den Tatsachen entspreche. Demgegenüber behauptet Bruder Köthner, Zitat, »Diese Behauptung ist falsch, denn ich habe meine diesbezügliche Veröffentlichung unter Eid bestätigt«, Zitat Ende. Bruder Müllendorf entsinnt sich scheinbar nicht, dass er am 3. Juli 1926 an Bruder Köthner nicht sehr vorsichtig geschrieben hat, Zitat, »Ich kann mir wohl denken, dass Sie tatsächlich ihm, also dem Graf zu Dohna Schlodien, die Mitteilung gemacht haben, die im Femstern abgedruckt ist.« Zitat Ende. Bruder Köthner hat im Übrigen seinen gefallenen Schwager Major von Kohler seine Angaben zur Mitteilung an den Generalstab gemacht. Diese Mitteilungen sind nicht an mich gelangt.